Erst als der siebte Monat kam, versammelte sich das ganze Volk in Jerusalem. Zweiter Jesua, der Sohn Josadaks, und Serubabel, der Sohn Sealtiels, bauten den Altar wieder auf. Sie wollten Brandopfer darbringen. Das stand im Gesetz von Mose, dem Mann Gottes. Dritter, sie bauten den Altar an der alten Stelle auf. Sie hatten Angst vor den Leuten im Land. Sie brachten Gott Brandopfer dar, am Morgen und am Abend. Vierter, sie feierten das Laubhüttenfest, wie es geschrieben stand. Jeden Tag brachten sie Brandopfer dar. Sie folgten der genauen Zahl für jeden Tag. Fünfter, danach brachten sie die täglichen Brandopfer dar. Sie opferten auch bei Neumonden und an allen Festtagen Gottes. Jeder, der wollte, konnte Gott eine freiwillige Gabe bringen. Sechster, am ersten Tag des siebten Monats begannen sie, Gott Brandopfer darzubringen. Der Grundstein für den Tempel Gottes war noch nicht gelegt. Siebter, sie gaben Steinhauern und Zimmerleuten Geld. Den Sidoniern und Tyrern gaben sie Essen, Trinken und Öl. Diese sollten Zedernholz vom Libanon nach Jafo bringen. König Kyros von Persien hatte das erlaubt. Achter, im zweiten Jahr, im zweiten Monat, begannen sie die Arbeit am Tempel. Serubabel und Jesua leiteten die Arbeit. Priester, Leviten und andere Leute aus der Gefangenschaft halfen mit. Leviten ab 20 Jahren sollten die Arbeiten beaufsichtigen. Neunter, Jesua, seine Söhne und Brüder begannen ihren Dienst. Kadmiel und seine Söhne waren auch dabei. Die Söhne von Hodafja und Hanadad halfen mit. Alle diese Leviten sollten die Arbeiter am Tempel Gottes beaufsichtigen. Zehnter, als die Arbeiter den Grundstein für den Tempel legten, stellten sich Priester mit Trompeten auf. Leviten von Asaf spielten Zimbeln. Sie lobten Gott, wie König David es bestimmt hatte. Elfter, sie sangen Loblieder und dankten Gott. Sie sagten, Gott ist gut, seine Güte bleibt für immer bei Israel. Das ganze Volk jubelte laut. Sie lobten Gott, weil der Grundstein für den Tempel gelegt war. Zwölfter, viele Priester, Leviten und Familienoberhäupter weinten laut. Das waren alte Leute, die den ersten Tempel noch kannten. Sie weinten, als sie den Grundstein für das neue Haus sahen. Viele andere Leute aber jubelten und freuten sich. 13. Das Volk konnte das laute Jubeln nicht vom lauten Weinen unterscheiden. Denn das Volk jubelte sehr laut. Man konnte den Lärm weit hören.